Fly. Ich bin ein Star, das ist mein Fame. Ich bin on top, das ist mein Game. Hustensaft, Jüngling, das ist mein Name. Ich turne up, das ist Champagne. Ich turne up mit Champagne im Champagnerglas. Überall sind Kameras, überquer die Grenzen Panamas mit Heroine, Rucksack von Kaylan Sons. Und ich smoke Blunts, übel mit den Guns, gibt keine Frick auf Gesetze. Scheiß auf, wenn die Bobs bomben, guck wie ich und meine gottverdammten Boys mit Glocks kommen. Ich bin fein und ich werde dir nichts abgeben. Und deshalb lassen sich jetzt die Bitches flachlegen. Bitches wollen Sex mit dem Boss, der das Cash stackt. Ich bin im TV und in Artikeln von dem Splash Mac. Aber juckt mich nicht, Fame ist ganz normal, Bitch. Ich fick deine Freundin und du actest theatralisch. Ich bin auf einmal rich, get the cash mit Live-Shows. Du sagst, du willst duschen gehen und es regnet Bleifoams. Kein Showergel, das ist Blut, Homie. Ich werd dich ausradieren, so wie ein Radiergummi. Ich bin ein Star, das ist mein Fame. Ich bin on top, das ist mein Game. Hustensaft, Jüngling, das ist mein Name. Ich turne up, das ist Champagne. Ich bin ein Star, das ist mein Fame. Ich bin on top, das ist mein Game. Hustensaft, Jüngling, das ist mein Name. Ich turne up, das ist Champagne. Mit Goldketten gegen uns kommt keiner an. Ich hab Versace drin im Kleiderschrank. Du bist leider krank. Ich bin sick und nice. Ich book den First Class ohne Preisvergleich. Ich scheiße auf Trivago, residiere in 4 Jahreszeiten. Ich bin mein Own Boss, komm mir nicht mit Arbeitszeiten. Sonst seid ihr Leichen, du und deine Spastengang. Ich nehm mein Phone und hab den Movie drin im Kasten, Fam. Wir worken quick und wir fooden quick. Frag nicht, wo wir fooden. Wir fooden quick. Ärmes Belt, ärmes Tuch, denn ich bin ein ärmes Dude. Bin der Boy, der Money Stacks in den Bag von Ärmes tut. Denn ich finde Ärmes gut, denn es ist expensive. Ich spitz hier rein ins Face und rede nicht von Senf. Bitch, ich rappe, was ich will, weil ich nicht mit Spassen chill. Du sippst Aperol, ich absolut. Das ist Drill. Ich bin ein Star, das ist mein Fame. Ich bin on top, das ist mein Game. Hustensaft, Jüngling, das ist mein Name. Ich turne up, das ist Champagne. Ich bin ein Star, das ist mein Fame. Ich bin on top, das ist mein Game. Hustensaft, Jüngling, das ist mein Name. Ich turne up, das ist Champagne.